Anders unter Kaiser Hadrian, 117 bis 138. Das Leben an der Grenze ist friedlich geworden. Die Kohortenkastelle werden nun bis zur Grenzlinie vorverlegt. Das durch den Limes geschützte Binnenland wird dem bürgerlichen Leben überlassen. Am germanischen Limes wird dem Grenzwege auch eine fortlaufende Verzäunung durch Palisaden, die im Volksmunde stellenweise Pfahl heißen, vorgelegt, diese aber geradliniger als die frühere Grenze gezogen. Antoninus Pius von 138 bis 161 hat dann nach dem Jahre 140 Scharen von Bretonen, nordenglische Kelten, jenseits des südlichen Teils des germanischen Limes angesiedelt und das neue Land durch Erweiterung des Limes gesichert. Dieser folgt nun dem Main bis Miltenberg, um von hier in süd-südöstlicher Richtung außer einer kleinen Ausbuchtung bei Walddürn gerade bis zum Harkhof bei Welsheim zu führen und nördlich Lorch den Anschluss an den rätischen Limes zu finden. Der rätische Limes zieht sich nun in schwacher Krümmung am Nordabfall des schwäbischen und fränkischen Jura nach Hienheim, nahe der starken Lagerfestung Castra Regina, also Regensburg. Die neu angelegten Verschanzungen werden überall in Stein ausgeführt, die alten Türme und Kastelle in Stein erneuert. Nach dem Markomannenkrieg wird im germanischen Teil des Limes hinter den Palisaden ein Spitzwall mit Graben angelegt, im rätischen eine hohe und dicke Mauer, die Teufelsmauer des Volksmundes. Sie sind nun als Dauerstellung besetzt, um das Gebiet der Agri Decumates, so genannt nach dem Zehnten, den die Einwohner entrichten müssen, zu schützen. Denn im 3. Jahrhundert ist es an der Grenze längst wieder kriegerisch geworden. Alemannen und Chatten sind die Feinde, die den Limes bedrohen. Von der Mitte des Jahrhunderts ab kündigt sich der Durchbruch des gesamten Befestigungssystems an. Zwischen 259 und 260 dürften alle seine Kastelle in germanische Hand gefallen sein. Die Römer sind nun wieder hinter den Rhein geworfen. Nur wenige Plätze am rechten Ufer, wie Wiesbaden und die Orte am unteren Main, bleiben noch in ihrem Besitz. Damit sind wir aber den Ereignissen weit vorausgeeilt. Das Römerreich hat inzwischen einen gewaltigen Stoß aushalten müssen, der gegen die bisherige, ruhigere Donaufront gerichtet war. Durch die ausgreifende weltgeschichtliche Wanderbewegung der Goten und Burgunder in ihrem Rücken sind die Markomannen und Quaden, Bastarner, Jazygen und Sarmaten, also neben germanischen auch nicht-germanische Völker, aufgeregt worden und brechen im Jahre 166 über die Donau in die römischen Provinzen Noricum und Pannonien ein. Mit Mühe drängt sie der Kaiser Mark Aurel 161 bis 180 wieder zurück. Er tritt ihnen schließlich die Hälfte des Grenzgebietes links der Donau gegen Waffendienst ab. Trotzdem flammt der Kampf von Neuem auf. Mark Aurel hat sein Ende nicht mehr erlebt. Er stirbt in dem Castel Vindobona, also Wien, mitten im Kriege. Sein Sohn Commodus Florus, 180 bis 192, macht Frieden. Rom verzichtet auf die Befestigung im Grenzgebiet, die Germanen erhalten weiteres Land und werden auch im Römischen Reiche angesiedelt, wofür sie Getreide liefern und Truppen stellen müssen. Die Abwehr der gegen Italien vorgedrungenen Markomannen und Quaden war den Römern schwer genug gefallen. Der Ansturm dieser Verbündeten ist ein Sturmzeichen für die Zukunft. Vom Römerreiche durch den starken Grenzschutz abgesperrt, beginnen sich die germanischen Völkerscharen, nach bitterem Hader und blutigen Fehden, zu größeren Bünden zusammenzuschließen, die sich gefährlicher um die Grenzschranken zusammenballen. Im 3. Jahrhundert gibt es auf einmal zwei Namen, deren jeder einen Bund von Völkerschaften umschließt, die Alemannen und die Franken. Einige Zeit danach kommen noch die Sachsen dazu. Der Name der Chatten aber verschwindet, später sind sie mit den Franken verknüpft. Die Alemannen bringen mit ihrem gewaltigen Reitersturm 212 und 213 die Grenze zum Wanken. Mühsam genug werden sie noch abgewehrt, sind aber bald wieder in Bewegung. In diesem neuen Völkerbunde steckt eine gewaltige Kraft. Er ist allerdings locker gefügt. Sein Kern sind die Semnonen, die früher zwischen Elbe und Oder saßen. Usipeter, Tencterer, Tubanden, Vangionen, Triboka und Nemeter haben sich angeschlossen. Nun stoßen sie vom südlichen Deutschland gegen das Elsass vor. Sie werden mit den Schwaben für identisch gehalten. Um die Mitte des 3. Jahrhunderts erscheinen am Niederrhein zum ersten Mal die kriegsgewaltigen Franken. Wenn der Name Alemannen so viel wie Gesamtmänner bedeutet, so der der Franken, die Kühnen, die Freien. Sie haben in sich die Schamaven, die Chatuarier, die Zugernen, die Kanifaten, die Brukterer, die Amsivarier und später die Chatten aufgenommen. Die Verbindung wächst aber erst allmählich zu größerer Kraft zusammen. Um das Jahr 300 werden die Küstenstriche bereits von den Sachsen beunruhigt. Diese, zum ersten Mal 150 als Bewohner Holsteins erwähnt, einigen bald darauf, wahrscheinlich durch Eroberung, die Völkerschaften an der Lippe, der Weser und Ems. Sie sind benannt nach dem Saas, ihrer Waffe. In ihnen sind die Chauken, Cherusker und Angrivarier aufgegangen. In der Völkerwanderung stürzen sich ihre seefahrenden Scharen um 449 unter Hengist und Horsa durch Angeln und Jüten verstärkt wie Springfluten nach Britannien weltgeschichtlichem Schicksale entgegen. Sie begründen das Reich der Angelsachsen. Während den Römern das Dekumatenland aus den Händen gerungen wird, während im Osten weit ausgreifend die Goten gegen die untere Donau vorrücken, dringen zugleich die Germanen auch friedlich in das Römische Reich ein. Als Ackerbauer im Grenzlande, als hochgeschätzte Krieger in das Heer, als Feldherren und Staatsmänner in die oberste Militär- und Staatsverwaltung. Das dem Rassenchaos verfallende Römerreich hat im 4. Jahrhundert nicht mehr die Kraft, die angesiedelten Germanen, und oft sind es ganze Völkerschaften, zu romanisieren. Damit aber hebt unbarmherzig der innere Zerfall des Riesenstaates an. Andererseits beginnt bei den Ostgermanen, die ihrer ursprünglichen Heimat mit ihren Kultstätten und örtlich gebundenen Bräuchen entfremdet sind, vor allem durch die Bemühungen des gotischen Bibelübersetzers Wulfilla, langsam das Christentum einzudringen, und zwar in der Gestalt des Arianismus, der Christus nicht für göttlich, sondern nur für gottähnlich hält. Der Arianismus war damals die Staatsreligion des Ostens. Nach der Eroberung des Dekumatenlandes gehen die Germanen gegen die Rheinschranke los. Die Römer müssen bereits Franken als Kolonisten westlich des Stromes aufnehmen. Die Neueinteilung des Riesenreiches durch Diokletian 284 bis 305, die im Westen in Augusta Treverorum, also Trier, ein neues Kraftzentrum schafft, gibt der Rheingrenze nochmals Halt. Aber schon Julian 356 bis 363 muss die Franken vom Niederrhein vertreiben. Er erobert Köln zurück, doch bleiben die Franken auf der Bataverinsel. Inzwischen aber hat der Kaiser im Jahre 357 schwer mit den Alemannen ringen müssen. In der großen Schlacht bei Straßburg hat er 7 ihrer Könige besiegt. Er ist auch über den Rhein gegangen, ohne indes das verlorene Dekumatenland zurückzunehmen. Die Stromschranke allerdings ist noch einmal gesichert. So liegt es im ganzen Raume vor der Mündung des Rhein bis zum Schwarzen Meere gewitterschwer über den römischen Grenzen gegen die Germanen. Nur in der Mitte, wo die Markomannen und Quaden stehen, sieht es ruhiger aus. Die große Entladung kann nicht ausbleiben. Die germanischen Völker sind zu stark und ersetzen alle im Kampfe erlittenen Verluste durch die ungebrochene Kraft ihrer Vermehrung. Das Römerreich aber verliert durch innere Entvölkerung und rassische Entartung immer mehr an Schwerkraft. Die Unwetter müssen hierher ihren Weg nehmen.